لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله بارك الله فيكم في كتاب الصلاة، سبل الموصلة إلى بلوغ المرام. وكنا قد وقفنا عند الحديث 91 بعد 200، 92 بعد 200، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك وليضع قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، ألا وهي سجود يضع اليدين أولا أم يضع الركبتين على الأرض أولا. يعني لما يسجد الإنسان يسجد ويضع ثم ركبتين، رأسه أي جبينه وأنفه على الأرض، أنه يضع أولا ركبتيه، يعني ينزل أولا يضع يديه ثم يضع جبينه ورأسه. هذا الحديث أنه إذا سجد أحدكم كما يبرك البعير، والمسألة هنا فيها خلاف كبير في مسألة بروك البعير، كيف يبرك البعير؟ هل البعير يضع هو يضع البعير أولا القدمان الأماميتان، القدمين الأماميتين، ثم يضع القدمين الأخرين على الأرض؟ فالعلة في هذا الحديث هي أن تخالف بروك البعير. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليضع يديه قبل ركبتيه، أن تضع يديك قبل ركبتيك. طبعا اختلف في هذا الحديث، فهناك من ضعفه مثل وعلله مثل البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم مثل النسائي وأبو داود، فقد صححوا هذا الحديث. وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدأ بيديه قبل ركبتيه، من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، يعني عن سعد، قال: كنا نضع اليدين فأمرنا بوضع أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ليقدم يديه على ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود. وظاهره الوجوب لقوله لا يبركن وليضع، ولكن لم يقل أحد بالوجوب. الظاهرية ورواية عن مالك يرون بأن الإنسان يضع أولا يديه، فيها ورواية عن ركبتين قبل اليدين. حديث وائل بن حجر هو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكر موقوفا ابن عمر. حديث وائل هذا أخرج أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وحديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية وهو مروي عن عمر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله ترجيح حديث أبي هريرة وهو خلاف مذهب الشافعي. الشافعي يرى أن تضع اليدين الركبتين قبل اليدين. قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، ولكن الشافعية رجحوا حديث وائل وقالوا في حديث أبي هريرة فليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا عنه أنه مضطرب. ابن القيم حقق المسألة وذكر أن هذا الحديث فيه قلب، يعني فيه صار فيه قلبا، ولا وقال وأصله هو ليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن لا دليل على ذلك إلا أن ابن القيم ذكر قال فلا يبرك كما يبرك البعير، قال فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين. ولكن هنا في نكتة في المسألة أنه بارك الله فيكم أن البعير ركبتيه في يديه ويديه في ركبتيه، يعني البعير مو مثلنا، يعني يدي البعير هن وراء وركبتيه في الأمام، فلما يضع هو أولا ركبتيه في الأمام أي يعني يبرك أولا على ركبتيه وليس مثلنا. فوالله تعالى على أعلم أن الراجح هو أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه إذا هو إلى السجود. وطبعا ثبت في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حركات سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير والتفات الثعلب ونقر الغراب وإقعاء الكلب، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، وعن رفع الأيدي كأذناب خيل شمس عندما يسلم، وتذبيح الحمار، وهذه كلها حركات نهي عنها في الصلاة. أما التفات الثعلب فهو يلتفت بسرعة مثل الثعلب، أما افتراش السبع هو أن يضع يديه يعني الساعد هنا أن يضعه كله على الأرض، وأما إقعاء الكلب فهو نفس الشيء أن يجلس على الأرض مثل الكلب عندما يجلس، ونقر الغراب هو أن ينقر الصلاة نقرا، ورفع الأيدي كأذناب هو عندما يسلم يرفع يديه، هذا كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح يا أخوة والله تعالى على ولم، طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والإنسان إذا يعني سجد وقدم ركبتيه أو سجد وقدم يديه إن شاء الله المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، ولكن الراجح أن يقدم اليدين على ركبتيه، يعني لما ينزل يقوم بالله عمي. لما ينزل يفعل هكذا الله أكبر هكذا ثم إذن أولا اليدين أولا هذا اليدين الركبتين يعني هذه الهيئة هذه الأولى هي الأرجح والله تعالى على كل المسألة فيها خلاف العلم فيها ساعة. بارك الله فيكم. حديث ضاي هندت أنا ننسك Entschuldigung, 292, 293, die beiden Hadithe nehmen wir zusammen, weil diese beiden Hadithe mit demselben Thema zu tun haben. Und zwar, Abu Hurairah radhiyallahu alayhi sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wa sallam sagte, wenn jemand von euch sich niederwirft, dann sollte er sich so nicht so niederwerfen wie oder sitzen wie ein Kamel, und er sollte seine Hände vor seinen Knien tun. Das heißt, wenn du dich niederwirfst, dann sollst du eigentlich deine Hände vor deinen Knien auf dem Boden tun. Dieses Hadith wurde von den drei überliefert, das bedeutet An-Nasa'i und Abu Dawud und At-Tirmidhi. Und das ist stärker als Hadith von Wa'il, was danach kommt, inshallah. Barakallahu fikum, dieses Hadith wurde diskutiert, ob das authentisch ist oder nicht. Manche Gelehrten wie Al-Bukhari und Al-Tirmidhi und Al-Dharqutni, sie haben gesagt, dass diese Überlieferung, Mangel hat. Das bedeutet, es gibt einen Fehler in dieser Überlieferung. Andere wie An-Nasa'i und Abu Dawud haben diese Überlieferung als sahih eingestuft. Und man sollte davon ausgehen, dass diese Überlieferung authentisch ist. In diesem Hadith, natürlich gibt es den Beweis, dass man beim Niederwerfen erstmal das Kamel nicht nachmachen darf. Das heißt, wie macht man das Kamel? Das Kamel tut erstmal seine Hände und seine Knien. Und dann seine Hände. So versteht man in diesem Hadith. Oder manche Gelehrten sagen, man darf nicht wie ein Kamel machen, weil Kamel die Hände und die Hände und die Knie zusammen auf dem Boden tut, wenn Kamel sitzt. Deshalb sagen diese Gelehrten in diesem Zusammenhang, dass dieses Thema groß ist, dass dieses Thema weit ist, das nicht so eng, dass man sagt, nein, unbedingt so und unbedingt so. Aber auf jeden Fall ist die Sache so in dieser Überlieferung, wenn du dich niederwirfst, dann tust du erstmal die Hände auf den Boden, und dann tust du die Knie auf den Boden und du darfst nicht die Kamel machen. Manche Gelehrten sagen, das ist Pflicht, Entschuldigung, die Überlieferung sieht so aus, als ob das Pflicht ist. Aber die meisten, keiner hat gesagt, dass es Pflicht wäre. So sagt der Autor hier in diesem Zusammenhang, dass es empfehlenswert, dass man die Hände auf den Boden tut und dann die Knien und dann natürlich dann Stirn und dann Nase beim Niederwerfen. Diese Aussage ist von Al-Hadawiyya, die Zahiriten, von Imam Malik und von Al-Auza'i. Die anderen sagen, nein, man tut erstmal die Knie und dann die Hände. Und das sagt Al-Shafi'i und Abu Hanifa und eine Überlieferung von Malik. Und die haben einen Beweis genommen, Hadith Wa'il, was wir gesagt haben. Und zwar, Wa'il sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen, als er sich niederwarf, er hat seine Knie vor seinen Händen auf dem Boden getan. Für die erste Überlieferung von Abi Huraira gibt es eine Unterstützung von Ibn Umar. Und Al-Bukhari hat das überliefert auch, aber Mawquf. Was wird Mawquf? Das wird als eine Aussage von einem Sahabi. Ibn Umar hat seine Hände vor seinen Knien auf den Boden getan. Aber hier, Hadith Wa'il, das ist was anderes. Der sagt, man tut erstmal, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Knien vor den Händen. Diese Überlieferung ist eigentlich schwach. Also die Gelehrten haben das schwach eingestuft. Andere Gelehrten sagen doch, diese Überlieferung ist okay. Und sie haben eine Überlieferung von Anas genommen, in dem steht auch, in der Überlieferung steht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Knie vor den Händen auf den Boden getan hat. Das heißt, barakallahu fikum, wir haben jetzt zwei Aussagen, die gegeneinander sind. Eine Ansicht von Gelehrten, die sagen, wenn man sich niederwirft, dann tut man erstmal die Hände, dann die Knie, dann natürlich Stirn und Nase auf dem Boden, sowieso die Füße sind auf dem Boden. Die Zehen manche. Die andere Überlieferung, da tut man erstmal die Knie und dann tut man die Hände und dann Stirn und Nase auf dem Boden. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat gesagt, in der ersten Überlieferung, dass man die Hände, dann die Knie tut, er hat gesagt, es gibt hier ein Wechsel. Das wird der Autor, der Überlieferer, anstatt dass er sagt, der Prophet hat die Füße auf dem die Knie auf dem Boden, dann die Hände, hat er das sozusagen umgekippt. Er sagte, die Hände vor den Knien. Aber es gibt keinen Beweis dafür. Und dass Ibn al-Qayyim gesagt hat, ja, das ist wie ein Kamel. Eigentlich, barakallahu fikum, die Hände des Kamels sind hinten. Und die Knie, die sind vorne. Also das ist nicht wie wir Menschen, wenn wir sagen Hand und Knie. Auf jeden Fall, um das Ganze zusammenzufassen, es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten bezüglich Niederwerfen. Eine Ansicht heißt, du tust erstmal Hände auf den Boden und dann deine Knie. Die andere Ansicht ist, du tust erstmal Knie und dann die Hände. Welche ist die richtige? Laut der Überlieferungen, man kann sagen, die erste Aussage ist die richtige. Erstmal Hände, dann Knie. Weil aber die anderen Gelehrten sozusagen das diskutiert haben, da könnte man sagen, barakallahu fikum, erstmal beide, die ähneln nicht ein Kamel. Beide ähneln nicht ein Kamel. Und laut des Autors hier, das ist eine beliebte Handlung. Deshalb, inshallah, die Sache ist weit, wir brauchen das nicht so eng zu sehen. Aber besser für dich ist, dass du erstmal die Hände machst und dann die Knie, wenn du dich niederwirfst. Und von hier auch kommen wir zu etwas, was sehr wichtig ist. Und zwar, es gibt barakallahu fikum, es gibt bestimmte Handlungen von den Tieren, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat in unserem Gebet. Damit wir dürfen nicht wie die Tiere im Gebet bestimmte Bewegungen machen. Zum Beispiel, der Prophet hat verboten, dass wir uns drehen wie ein Fuchs. Dass wir sitzen wie ein Löwen, dass wir uns niederwerfen wie ein Kamel, dass unsere Arme auf den Boden getan werden wie ein Hund, dass wir in Bewegung, wenn wir uns niederwerfen, dass wir nicht wie ein Raben sozusagen picken im Gebet, wenn man sich niederwirft. Und dass wir unsere Hände beim Salam Alaikum nicht so heben. Weil manche Hände heben die Hände. Die sagt Salam Alaikum, die hebt die Hände zusammen. Das darf man eigentlich nicht. So sind alle mit Beweisen. Der Prophet Muhammad sallam sagte zum Beispiel, wirft euch nieder nicht wie ein Kamel. Sitzt nicht wie ein Löwe. Pickt nicht im Gebet wie ein Raben und so weiter. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد إلى التشهد يعني لما يتشهد. طيب الآن نحن نأتي خطوة خطوة، بدأنا تذكرون بدأنا بالنية، بعدين أخذنا مسألة دعاء الاستفتاح التكبير، دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، الركوع، بعدين القيام من الركوع، بعدين أخذنا السجود، بعدين الآن وصلنا إلى وأخذنا جلسة الاستراحة وكذا، الآن وصلنا إلى أين؟ إلى التشهد. إلى التشهد. كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى هون، واليمنى على اليمنى، وعقد، انتبه بارك الله فيك، وعقد 53، هذه 53 هيك عند العرب، هذه معناها 53 هيك، وأشار بسبابته، يعني لما العربي يعمل لك هيك، يعمل لك هيك، معناتها تفهم 53. مثل اليوم شوف تبع البورصة، تبع البورصة يعمل له وهيك كذا، معناتها أمور عند العرب كانت معروفة. مثلا إذا عمل العربي هيك معناتها 7، إذا عمل هيك معناتها 9، إذا عمل هكذا معناتها 93، إذا عمل هكذا معناتها 53. فكان عندهم هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، اليمنى على اليمنى، ويعقد 53 هيك، وأشار بإصبعه السبابة، كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي رواية وقبض أصابعه كلها، شوف هكذا قبض وأشار بالسبابة، في رواية كان يفعل هذا. لا يثبت هذا. وضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه، وفي رواية وائل بن حجر حلق بين الإبهام والوسطى، هيك حلق، كان يحلق بين الإبهام والوسطى، أخرجه ابن ماجه. كما ذكرنا هناك ثلاث هيئات، هناك ثلاث هيئات، إما هكذا، انتبه، إما هكذا، وإما هكذا، وإما هكذا، يعني يا أما تقبض هيك أو تفعل هذا، هذه ثلاث هيئات للتشهد. وأما هذه التي يفعلها الناس هكذا فلم تثبت، لم تثبت أبدا. وأشار بسبابته صلى الله عليه وسلم، بإصبعه السبابة، هذه الإشارة هي هكذا. فمتى تكون الإشارة؟ هل تكون فقط عند لا إله إلا الله، عند لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أم تكون من أول التشهد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والظاهر أنها من أول التشهد، من أول التشهد يشير، لأنه هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على اليمنى على ركبته 53 ويشير بسبابته. هنا ما قال فقط عند التشهد، يعني عند لا إله إلا الله، إنما كل التشهد موجود فيه الإشارة. طيب، وهل يحرك أم لا يحرك؟ هل يحرك أم لا يحرك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من يقول يحرك ومنهم من يقول لا يحرك، والتحريك يكون هكذا من فوق لتحت بسرعة هيك، هيك يكون هذا، أو تفعل هكذا، هذه إشارة. وقال بعض أهل العلم مع الحركة، منهم من يرى لا يرى الحركة. السلام عليكم. الله فيكم. حديث 294، حديث 294 und 9. Umar radiallahu alayhi erzählte, dass der Prophet Muhammad pflegte in seinem Gebet, als er im Sitzen war, dass er Tashahud macht, At-Tahiyyatu Lillah, so, dass er seine linke Hand auf der linken Knie tat, auf die rechte Knie, und er hat mit der rechten Hand 53 gemacht. Und er zeigte mit seinem Zeigefinger. Was mit der 53? Arabern. Bei den Arabern gab es bestimmte Bewegungen mit den Händen. Und diese Bewegungen haben Zahlen. Das wird wie heute, du siehst das in Börsen, ja? In Börsen, die Leute zum Beispiel, der macht Bewegungen, so seine Hände zusammen und die meinen damit etwas. Bei den Arabern war auch die Sache so. Wenn zum Beispiel der Araber so macht, das bedeutet 90. Wenn er so macht, das bedeutet 10, wird 7. Wenn er so, 93. Wenn er so macht, so, da meint er 53. Das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gesagt hat, und Ibn Umar al-Zayn sagte, der Prophet Muhammad sallallahu hat mit seinen Fingern dann 53 gezeigt, mit der rechten, der meinte, dass diese Haltung. Du machst deine Hände zusammen alle, dann zeigst du mit Zeigefinger, und dann machst du einen Kreis und dein Daumen. Mittelfinger und dein Daumen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gemacht, 53. Und da tut man die Hände auf die Knien. Die Hände auf die Knien. Und hier, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er At-Tashahud gemacht hat, das wird At-Tahiyyatu lillahi salawat tayyiba, er hat drei Möglichkeiten uns beigebracht, wie man die Rechte mit der rechten Hand verfährt. Entweder du machst Faust und du zeigst so. Faust und zeigen mit Zeigefinger. Das ist die erste. Faust. Oder Faust, hek, yani, qabda. Taqbad. Taqbad. Oder aqbad yadak, aqbad hek. Aqbad. Das ist das erste. Man macht Faust und dann zeigt man nur mit der Zeigefinger. Das ist die erste. Zweite, du machst Faust und du zeigst mit der Zeigefinger und du tust deinen Daumen unter dein Zeigefinger parallel. So. Die dritte Haltung ist, dass du einen Kreis mit dem Mittelfinger und dem Daumen machst. Das sind die drei Möglichkeiten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet gemacht hat. Barakallahu fik. Dann kommen wir noch zu etwas. Und zwar, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Zeigefinger gezeigt hat, wann war das genau? War das nur bei Ashhadu an la ilaha illallah? Oder war das von Anfang an? Laut Hadith, da kann man sagen, von Anfang an. Weil der Prophet nicht nur bei Ashhadu an la ilaha illallah gezeigt hat. Dann kommen wir noch zu etwas. Zeigefinger bewegt oder nicht. Manche Gelehrte haben nicht bewegt. Auf jeden Fall ist es kein Problem, wenn du auch zeigst, ist es kein Problem. Weil diese Handlungen, das sind die, das wird, wenn du sitzt, du tust dein rechte Hand auf deiner rechten Knie und linken auf linken und du machst diese Haltung. Manche, die machen mit den Zeigefinger so Kreis. Das heißt, die machen Kreis. Diese ist falsch, weil es gibt dafür keinen Beweis. Halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-wusta. Das bedeutet nicht, dass er Kreis gemacht hat, sondern dass er es so gemacht hat. Diese Haltung. طيب. هو هكذا او هكذا. والحركة تكون هكذا. تحيات لله كذا. 90 بعد المئتين. وعن عبد الله رضي الله عنه لفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى النبي والصالحين أشهد على الله وأشهد أنه ورسوله ثم يدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنساء وللنسائي. وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد هنا ما ذكر الذي يقول، ولكن كانوا يقولون قبل التشهد كانوا يقولوا السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. ولكن هذا بارك الله فيكم نسخ، هذا نسخ بماذا؟ بالتحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات لله. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، يعني أمره أن يعلمه الناس. فالتشهد هو قولك التحيات لله. ويوجد هنا بارك الله فيكم بالنسبة لي التشهد يوجد هيئات مختلفة، يعني يوجد هيئات مختلفة بالنسبة لي التحيات أكثر من واحد، حوالي الخمس هيئات، يعني الخمس هيئات كيف تقولها أو كيفيات، خمس كيفيات للتشهد. أما التحيات فجمع تحية ومعناها البقاء والدوام، جمع تحية معناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظيم لله. يعني لما نقول التحيات لله يعني كل أنواع التعظيم لله والبقاء لله والدوام لله والعظمة لله والسلامة من الآفات لله. وقيل التحيات أي العبادات القولية يعني بالقول. والصلوات، الصلوات هنا أي العبادات الفعلية، العبادات الفعلية. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن. ما طاب من الكلام وحسن لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام أي السلام الذي يعرفه كل أحد منا، عليك أيها النبي خصوه أولا بالسلام عليه لعظم حقه عليهم وقدموه على التسليم على أنفسهم. وهذا الأمر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني أن يشمل هذا الأمر أيضا أنفسنا وكل صالح. الصالح هو القائم بحقوق الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي لا مستحق للعبادة بحق غير الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأتت هذه، أتى اللفظ عبده ورسوله في رواية لابن عباس وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن صيغة التشهد التي ثبتت هنا عن عبد الله بن مسعود هي عبده ورسوله، ولكن تحافظ عليها. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فادعو، أي أنه يدعو بعد ذلك. طيب هذا التشهد بارك الله فيكم يتبعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في الصلاة يعني يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى محمد. وفي الركعة يعني بعد الركعتين كله يقوله، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ما شاء أن يدعو. وانتبه كما ذكرنا هنا أن التشهد بارك الله فيكم ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، يعني لازم يجب على الإنسان أن يتشهد في الصلاة. ومن أهل العلم ما قالوا التشهد الأول مستحب ليس واجبا، والتشهد الأخير قالوا واجب. بارك الله فيكم. دان كم ديت حديث زمان هون دفون نوين سك فن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دريت زيك سونس وند ايا زاكت اونس wenn jemand von euch betet dann sollte man sagen التحيات لله، da sollte man sagen التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dann sollte man das Beste, was man als Bittgebet kann, machen. Und bei An-Nasa'i, wir haben vor diesem Bittgebet etwas anderes gesagt. Und zwar, Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikael. Dann kam dieses Bittgebet hier. Und bei Ahmed, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Abdullah bin Mas'ud das beigebracht hat und er sagte ihm, bring den Leuten dieses Bittgebet bei. Was bedeutet dieses Bittgebet? Und zwar At-Tahiyyatu Lillah, das heißt Barakallahu Fikum, die Ewigkeit und Majestät und die Ewigkeit und Majestät und Lob gebührt oder gebühren Allah. Das heißt, At-Tahiyyatu Lillah. At-Tahiyyatu Lillah. Dann, Was-Salawatu. Das heißt, alle Gebete, wie die fünf Gebetszeiten oder die Bittgebete, die Barmherzigkeit, die Anbetungen, die Taten gebühren Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-tayyibat, die guten Wörter, die guten Taten gebühren Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, Friede sei mit dir, O Prophet, und auch die Gnade Allahs und sein Segen. Friede sei mit uns und mit den rechtschaffenen Dienern Allahs. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad, der Diener und Gesandter Allahs. Dann sollte man ein Bittgebet oder Bittgebete für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten, wie man will. Das heißt, barakallahu fikum, im Gebet sollte man At-Tashahud machen. Und hier sollte man aufpassen. Die Sahaba radhiyallahu alayhim haben am Anfang angesagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch am Leben war. Die haben gesagt, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nachdem er starb, sagten sie, Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Und man sollte dieses Bittgebet so lernen, wie das ist. Zum Beispiel in diesem Bittgebet gibt es nicht wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Da steht, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann sagst du, so wie das ist. Aber wenn du die Überlieferung von Ibn Abbas nimmst, weil es gibt fünf Arten, wie man Tashahud macht. Wenn du eine andere Art machst von Tashahud, dann sagst du die gleichen Wörter von dem anderen. Dazu gehört, dass man sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad und so weiter. Das sagst du im ersten Tashahud und im zweiten Tashahud. Das wird nach zwei Raka'a oder nach dritten in Maghrib-Gebet oder nach vierten in anderen Gebeten. Und du machst das zu Ende, weil es eigentlich kein Unterschied gibt zwischen den beiden Tashahud, nach zweiten Raka'a oder nach vierten Raka'a. Ist dieses Tashahud Pflicht? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Manche Gelehrte haben gesagt, nach dem zweiten Raka ist das beliebt. Aber eigentlich, wallahu ta'ala alam, ist das Pflicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bringe das den Leuten bei. Und der Ibn Mas'ud sagte, er hat mir befohlen, den Leuten dieses Gebet beizubringen. Deshalb ist es Pflicht. Wallahu ta'ala alam. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt verschiedene Arten, wie man dieses Bittgebet macht, barakallahu fikum, oder was man in diesem Bittgebet sagt. Und als noch eine von Ibn Abbas jetzt kommt. Hadith 296. Hadith 296, hala. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات انتبه المباركات الصلوات الطيبات هكذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله انتبه وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله هذا تشهد ابن عباس رضوان الله عليه هناك تشهد آخر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته أو التحيات الطيبات الصلوات لله وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وفي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذه خمسة هذه بارك الله فيكم خمسة ثابتة بالسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة رضوان الله عليه يعني كل صحابي يتعلم واحدة منها ويخبرها لغيره بارك الله فيكم Hadith 296, Ibn Abbas, Radwallah alayhi, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns At-Tashahud beigebracht. At-Tashahud beigebracht. At-Tahiyyatu, Al-Mubarakatu, As-Salawatu, At-Tayyibatu, Lillah. As-Salamu alayka, ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan, Rasulullah. Oder? وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es gibt fünf Arten. Ich habe das gerade erwähnt. Wie man Tashahud macht. Man sollte aufpassen, wenn man eine Art davon sagt, dann sollte man das vollständig machen. Und wie ich schon erzählt habe, und das ist auch bei Al-Bukhari, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair, die Sahaba, radhiyallahu alayhim, haben zu Lebzeiten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesagt, Assalamu alayka. Ayyuhan Nabi. Nachdem er starb, sie haben gesagt, Assalamu ala Nabi. Nicht mehr Alayka, weil Alayka bedeutet auf dich direkt, so, dass du zu ihm sprichst. Aber als er Als er starb, die haben das mit der Form von dritten Person gemacht. Das bedeutet Assalamu ala Nabi. Nicht mehr alaika, ala Nabi. Wallahu ta'ala ala alam. Auf jeden Fall, man sollte am besten die Sunna praktizieren in diesem Zusammenhang, wenn man etwas Gutes tun will. وعن فضالة ابن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهو في صحيح أبي داود فضال بارك الله فيكم أحد الصحابة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا أي يعني تعجل بأنه دعا قبل تقديم الأمرين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أردت أن تدعو في الصلاة أول شيء أحمد الله سبحانه وتعالى واثني على الله سبحانه وتعالى ثم صلي على النبي ثم ادعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة والحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء كما حديث ابن مسعود وليتخير من الدعاء ما أعجبه يعني أنت الذي تريد تتخيره من الدعاء تأخذ وتدعو الله سبحانه وتعالى فذلك بارك الله فيكم الإنسان في الدعاء أول شيء يحمد الله سبحانه وتعالى وبعدين يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثم يدعو الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله اللهم أحمدك حمدا كثيرا طيبا وأصلي على نبينا محمد اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا فلا بس بالدعاء العادي أو في دعاءك مثلا إذا كنت في السجود والله تعالى أعلى وأعلم وهذا الحديث الأخير لليوم يعني 297 297 المرة القادمة نتكلم إن شاء الله على صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم فضالة ابن عبيد زاكته Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einen Mann gehört während seines Gebetes. Das wird der Mann hat gebetet und der Prophet hat ihn gehört. Und er hat Allah nicht lobpreist und er hat dem Propheten kein Heil und Segen geschenkt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, عَجِلَ هَذَا Das wird, er war voreilig. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihn gerufen. Er sagte ihm, wenn jemand von euch betet, dann sollte er erstmal Allah lobpreisen und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Heil und Segen schenken, dann Bittgebet aussprechen, wie man will. Das wird, wenn du im Gebet bist und du willst Bittgebet machen oder wenn du außerhalb des Gebetes bist und du willst Bittgebet aussprechen, dann fange erstmal mit Lob reisen Allah subhanahu wa ta'ala, mit Lob an Allah subhanahu wa ta'ala, mit Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala und dann schenke dem Propheten Muhammad s.a.w. Heil und Segen und danach fange mal mit deinem Gebet an. Und in diesem Hadith, es gibt einen Befehl vom Propheten Muhammad s.a.w., der sagt, man sollte so tun im Gebet. Man sollte im Gebet, barakallahu fikum, sowas tun. Das wird allgemein, wenn du Bittgebet machen willst, dann erstmal sag, Alhamdulillah zum Beispiel. Fang nur dieses Wort genug. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zum Beispiel. oh Allah, gib mir das, oh Allah, mach mir das und sowas. Weil wenn du das machst, dann hast du die richtige Reihenfolge angefangen, gemacht in deinem Gebet. Weil der Prophet Muhammad uns beigebracht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Inshallah, das nächste Mal, das wird der Dienstag, bei ta'ala, reden wir über die Arten von As-Salah ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Das wird, wie man Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, welche Arten wir haben. Und dann reden wir über die Bittgebete vor At-Taslim und dann inshallah über At-Taslim. Das wird somit, werden wir das Gebet zu Ende bringen. بإذنه تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خير ممكن إن شاء الله treffen wir uns dann zum Unterricht nach Maghrib Gebet بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Die Brüder und Schwestern im Internet, wenn sie Fragen haben, dann können sie ihre Fragen an die Admin schicken, بإذنه تعالى nach dem Gebet. إن شاء الله werde ich ein paar Minuten bleiben, um diese Fragen zu beantworten. Und wenn man keine Fragen hat, dann ist das besser. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.